Sie erinnerte sich nicht mehr, wann es angefangen hatte. Es war schon immer da, dieses Gefühl, anders zu sein. Nicht, dass sie es sein wollte. Sie merkte nur, die anderen gingen besonders mit ihr um. Sie gehörte nie ganz dazu. Wann immer sie versuchte, die Distanz zu überbrücken, bemerkte sie, wie die anderen erschraken. Unmerklich nur. Sie sah geweitete Augen, ein Erstarren, ein leichtes Abrücken. Die anderen beteuerten, sie bilde sich das nur ein. Aber das war ja albern. Jeder im Lager wusste, es war besser, wenn sie nicht mitging. Nicht zur Jagd, nicht zum Fischen. Die Gefahr war zu groß. Sie sollte zu Hause bleiben. Alle kannten die Geschichten, wo man sie doch einmal mitgenommen hatte, wo sie so begeistert war und alles nicht fassen konnte. Ihren Blick überall hinwendete und den Fischadler am Himmel verfolgte, bis es geschah und die Geister über sie kamen. Sie konnte den Adler nicht mehr erkennen. Alles verschwamm. Die Welt verwandelte sich in eine der Schemen und Schatten. Sie schrie, stürzte. Sie hörte die verschluckten Schreie der anderen, während sie den Kopf nach vorne beugte, die Augen schloss und hoffte, die Geister verschwänden genauso schnell, wie sie gekommen waren. An eine Jagd war nicht mehr zu denken. Alle wollten schleunigst zurück. Die Gefahr erschien zu groß, in einer bereits aufgeschreckten Geisterwelt ein Leben zu nehmen. Wer weiß, was das entfesselte. Ihren Eltern war früh aufgefallen, dass mit ihr etwas nicht stimmte. Immer wenn sie den Hals verrenkte, weil sie, neugierig wie sie war, alles mit dem Blick verfolgen musste, und sei es ein Stern am Himmel, kam es über sie. Ihre Augen entfalteten ein Eigenleben, und was für eins. Sie selbst sah Dinge, die sie sonst nicht sah. Undeutlich nur. Sie versuchte herauszufinden, was es war. Ihr wurde schummrig. Angst packte sie. Was geschah da mit ihr? Klärte sich ihr Blick wieder, sah sie den Schrecken auf dem Gesicht der Eltern. Fürchteten sie sich vor ihrem eigenen Kind? Sie erfuhr, dass ihre Augäpfel wild nach unten und oben geschlagen hätten. Niemand hatte je so etwas gesehen. Im Lager tuschelte man, es habe sich ein verrückter Geist in ihr eingenistet,